ich komm an und sie stehen schon Schlange. Bist du gegen einen, bist du gegen uns alle? Vorgeschmack, unser Wort hat Macht. Eure Mucke hört sich an wie ins Ohr gekackt. Ich sollte euch den Mund abkleben. Ob G oder Nerd, geh ein Pfund abheben. EP und ein Shirt, jetzt ist der Sumpf am Beben. Eine Runde auf mich für die Jungs am Tresen. Ja, der Beat macht Lärm, Presslufthammer. Döner vom Esel, schmeckt uns aber. Woodbridge, Label, Rechnung, Cover geht in Deckung, weil ich nicht mit Schreckschuss baller. Hausflug, Kreuzberg, Wichserbesteck, weil ich hier wohn, bin ich gewohnt. Warum machst du Wichser auf Mac? Sag mir lieber, was du kriegst für dein Heck. Und ich geh vor die Tür, verdick es direkt. Wofür? Dies und das, Beats und Schnaps. Wenn's nicht klappt, guck ich Heat im Knast. Nix da, weil ich den Richter bestech. Mit dem Geld aus deiner Tasche. Ist halt so, meine Masche, eine Klatsche, kleine Kacke. Guck, wie ich dir Beine mache. Bald ist dein Geld meins. Ich bin ein Berliner, Digga, 361. Bald ist dein Geld meins. Ich bin ein Berliner, Digga, 361. 361, 361. Ich bin ein Berliner, Digga, 361. Bald ist dein Geld meins. Ich bin ein Berliner, Digga, 361. Schnapp mir ein Blatt und schreib, werd durchs Quatschen reich. Und jeder, der's mir nicht gegönnt hat, wird jetzt blass vor Night Michael Jackson. Zeit für Action, scheiß auf Plätzchen. Ich will frischer, bin mir sicher, ich brauch heute keine Päckchen. Kranke Scheiße, Finanzkrise, Bankenpleite. Heißt es für dich Straßenstrich, HR, die machen deinen Laden dicht. Du willst verkaufen, doch sie zahlen nicht. Was denkst du, Spaß, bist du wahnsinnig? Wer will sich messen, zeig her, bring ihn gleich her. Ich bin der einzig Wahre und ich schreibe gerade, während dich deine Bitch auf dem Schreibtisch nagel. U, F zum O, H, R, steigert die Einschaltquote. Zweites Rohr von meiner Mutter wird zu deiner Droge. Du stirbst an Überdosis, wie die Junkies bei uns vom Cotti. Teflon, Don, als Fleisch und Gotti. Starte nach und komm ich aufzuschießen. Rapper töten ist mein Hobby. Mir ist scheißegal, ob der ganze Kram chartet. Ich muss los, Piff, auf Amsterdam wartet. Bald ist dein Geld meins. Ich bin ein Berliner, Digga, 361. Bald ist dein Geld meins. Ich bin ein Berliner, Digga, 361. 361, 361.